Unsere Gegner. Das Judentum. Erstens, welches sind die Ziele des Judentums? Die Juden streben seit Jahrtausenden die Herrschaft über die Welt an. Ihr politisches Ziel ist ein internationaler Weltstaat, in dem sie alle Völker ohne Rücksicht auf ihre völkische Eigenart und rassische Herkunft vereinigen und beherrschen wollen. Es ist zu wenig bekannt, dass das Judentum, soweit wir es zurückverfolgen können, schon immer Weltherrschaftspläne gehabt hat und heute mehr denn je solche Ziele verfolgt. Die Methoden waren im Altertum die gleichen wie heute. Politische und weltanschauliche Zersetzung der Gastvölker und damit Zerstörung ihrer artrechten Lebensordnungen. Auf diesem Wege versuchten die Juden, sich die Völker willfährig zu machen. Bis jetzt ist es ihnen immer geglückt, die maßgebenden Völker der Erde außer Japan so zu unterwandern, dass sie deren Willensrichtung unmerklich ihrem Weltherrschaftsziel dienstbar machen konnten. Zwar empfand man den Juden als Schmarotzer und verfolgte ihn sogar zeitweise wegen seiner wirtschaftlichen Aufdringlichkeit, die politische und weltanschauliche Gefährlichkeit des Juden aber als Träger der individualistisch-materialistischen Ideenwelt, die immer der Tod jeder völkischen Lebensordnung sein muss, erkannte man nicht. So war es den Juden ein leichtes, namentlich in den letzten beiden Jahrhunderten, immer mehr von den Völkern des Abendlandes Besitz zu ergreifen. Dass Deutschland bis zur Machtübernahme ist das Musterbeispiel dafür gewesen, wie ein 60-Millionen-Volk von einer Handvoll Juden politisch und weltanschaulich überwältigt und schließlich beherrscht wurde. Der Genfer Völkerbund stellte nichts weiter dar, als das Resultat der jüdischen Wühlarbeit und des ersten modernen Versuches der Aufrichtung eines jüdisch geleiteten Weltstaates. Wäre Adolf Hitler nicht gekommen, so wäre es dem Judentum auch geglückt, seine Idee von der Weltrepublik zu verwirklichen. Das einzige große Volk nordisch-germanischer Art, das erstmalig in der Geschichte des Abendlandes die Weltziele des Judentums erfolgreich durchkreuzte, sind wir, das nationalsozialistische deutsche Volk unter Adolf Hitler. Der Führer entlarvte den Juden als den Erzfeind jeden Volkstums. Heute sind wir das erste germanische Volk, das sich vom Judentum befreit hat, aber auch die letzte germanische Bastion gegen das Weltjudentum. Darum hasst uns das Judentum abgrundtief, und darum wird es kein Mittel unversucht lassen, uns restlos zu vernichten. Zweitens. Wie erklärt es sich, dass das Judentum mit so großer Beharrlichkeit und Zähigkeit der Weltherrschaft nachjagt? Es liegt in der religiösen Idee und dem daraus geprägten Charakter des Juden begründet. Das Weltherrschaftsstreben wurde durch religiöse Gesetze im Alten Testament vorgeschrieben. 5. Mose 7,16: Alle Völker aber, die Jahweh, dein Gott, dir preisgibt, sollst du vertilgen, ohne mitleidig auf sie zu blicken, und ihre Götter sollst du nicht verehren, denn das wäre für dich ein Fallstrick. 5. Mose 7,24: Jahweh, dein Gott, wird ihre Könige in deine Gewalt geben, dass du ihren Namen unter den Himmel austilgest. Niemand wird vor dir standhalten, bis du sie vernichtet hast. 5. Buch Mose 28,1: Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr zum Höchsten machen über alle Völker der Erde. Jesaja 60,10-12: Und Ausländer bauen deine Mauern, und ihre Könige weihen dir ihren Dienst. Denn das Volk und das Königreich, die dir, dem Juden, nicht dienen, werden untergehen und ihre Länder völlig verwüstet werden. Talmud: Ich, Jahweh, mache dich, die Juden, zum Stammvater von Völkern. Ich mache dich zum Auserwählten unter den Völkern, ich mache dich zum König über die Völker. Berakot 6a. Die hier angeführten Sprüche atmen echt jüdischen Geist. Sie sind auf zwei Dinge gerichtet, die Auserwähltheit der Juden durch ihren Gott Jahweh und die jüdische Weltherrschaft. In diesem Geist wurden die Juden erzogen von den Anfängen des Judentums an bis auf den heutigen Tag. Es gibt kein Volk der Erde, das wie die Juden ein Selbstbewusstsein in derart übersteigerten Sätzen geäußert hat, obgleich die Juden allen Nationen an Stärke, Zahl und schöpferischer Begabung unterlegen sind und kein Volk in unserem Sinne darstellen. Mit den Juden ist eine Rasse- und Religionsgemeinschaft in die Weltgeschichte getreten, die von den frühesten Zeiten an Weltpolitik getrieben hat mit der Absicht, die Welt zu beherrschen. Drittens. Warum behauptet sich der Jude seit Jahrtausenden? Das Judentum besitzt von alters her fest umrissene, religiöse wie politische, ideenmäßig fundamentierte Gesetze, zu deren Befolgung der Glaubensjude in seiner Erziehung durch Elternschaft und Priestertum immer strengstens angehalten wurde. Seine Religion dient lediglich der gesetzmäßigen Fundamentierung seines politischen Glaubensbekenntnisses und seiner Lebensordnung. Von den höheren Werten der Lehre der alten israelitischen Propheten hat der Jude nichts bewahrt. Denn tatsächlich ist die mosaische Religion nichts anderes als eine Lehre der Erhaltung der jüdischen Rasse. Adolf Hitler, Mein Kampf. Ein Leitmotiv des Alten Testaments taucht immer wieder auf und gilt ihm bis heute. Die Lehre vom auserwählten Volk Gottes, von der Beherrschung aller Völker im Namen Gottes, von der Kindschaft Gottes. Dieser Berufungsglaube hat das Judentum so selbst- und zielbewusst gemacht, dass es seit seiner Annahme den Anspruch auf die Weltherrschaft stellte. Im Übrigen stempeln seine Religionsgesetze jeden Fremden als andersrassigen, zum Menschen unwürdigen Wesen, zum Tier, eine Weisung, die der Jude gewissenhaft beachtet hat. Talmud und Schulchan Aruch geben ihm außerdem die Hinweise, wie er die übrige Welt zu seinem Vorteil ausnutzen, ausbeuten und schließlich beherrschen kann. So war der Talmud Jahrhunderte hindurch der Erzieher, Zucht- und Lehrmeister des jüdischen Volkes. Jüdisches Lexikon, Band 4, 2, 1930, Seite 855.